verliebte Bimbambulla schreit am Abend Hula Hula und er rennt zu seiner schwarzen Alala. Die verliebte Papageien küssen sie des Nachts im Freien, dann verschwinden sie im Urwald, tralala. Die Sterne leuchten silberhell, die Nacht ist schwül und heiß, es knistert das Bananenlaub, ein Stimmchen flüstert leis. Mein geliebter Bimbambulla, schrei noch einmal Hula Hula, und er fletscht die weißen Zähne und sagt nur du, du. Bimbambulla schreit am Abend Hula Hula und er rennt zu seiner schwarzen Alala. Die verliebte Papageien küssen sie des Nachts im Freien, dann verschwinden sie im Urwald, tralala. Die Sterne leuchten silberhell, die Nacht ist schwül und heiß, es knistert das Bananenlaub, ein Stimmchen flüstert leis. Mein geliebter Bimbambulla, schrei noch einmal Hula Hula, und er fletscht die weißen Zähne und sagt nur du, du.